Die Beziehungen zur Türkei gehören in Berlin zu den wahrlich leicht entzündlichen Themen. Die Meldung von Spiegel Online, die Bundesregierung wolle sich von der Armenier-Resolution des Bundestages distanzieren, führte binnen Minuten heute Morgen zu empörten Reaktionen, nicht nur, aber vor allem aus den Reihen der Opposition. Dass die Türkei angesichts der Völkermordresolution verärgert ist, ist unstrittig. Auch, dass das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete bei Bundeswehrsoldaten in İncirlik eine unmittelbare Reaktion auf die Entschließung des Bundestages ist. Angesichts der Spiegelmeldungen war sofort von rückgratloser deutscher Regierungspolitik die Rede. Hier der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz heute Morgen im Deutschlandfunk. Dass jetzt die Bundesregierung, Frau Merkel, auch Herr Steinmeier, die ja schon im Vorfeld dieser Resolution sich sehr ambivalent verhalten haben, sich da jetzt aus dem Staub machen wollen, das relativieren wollen, das halte ich für einen ungeheuren Vorgang. Und das wird sicherlich Diskussionen im Deutschen Bundestag nach sich ziehen. Auch aus den Reihen der Bundesregierung kam schnell eine Wortmeldung. Familienministerin Manuela Schwesig, SPD, sagte N24. Auch wenn ich nicht Abgeordnete des Deutschen Bundestages bin, stehe ich aber als Mitglied der Bundesregierung hinter diesem Beschluss. Und da sollte niemand aus der Bundesregierung wackeln. Mit Spannung wurde eine entsprechende Erklärung des Regierungssprechers erwartet. Hier Steffen Seibert vor wenigen Minuten in der Bundespressekonferenz. Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Es stehe der Bundesregierung nicht zu, sich in die Belange eines anderen Verfassungsorgans einzumischen, so Seibert. Selbst der Bundestag habe unterstrichen, dass die Resolution keine rechtlich bindende Wirkung habe. In der Tat hat das Wort Völkermord rechtlich eine ganz bestimmte Legaldefinition. Und dies wird von den zuständigen Gerichten ausgelegt und festgestellt. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, fügte hinzu, Außenminister Steinmeier stehe zu der Resolution. Sowohl Steinmeier wie auch die Bundeskanzlerin und Vizekanzler Gabriel waren zum Zeitpunkt der Abstimmung im Bundestag nicht im Parlament. Schäfer gab darüber hinaus die Entsendung eines neuen türkischen Botschafters in Berlin bekannt und sagte außerdem: Ebenso freuen wir uns über eine Wiederbelebung des politischen Besuchsverkehrs zwischen unseren beiden Staaten, zwischen Deutschland und der Türkei. Ob damit jetzt auch Reisen von Abgeordneten nach İncirlik möglich sind, wollte Schäfer nicht bestätigen. Wir hoffen es, so seine Worte.